Hier ist Radio Essen. Frohe Weihnachten, ich bin Susanne Lötsch und das sind unsere Themen. Wieder Panne in belgischem Atomkraftwerk. Papst spendet seinen Segen. Das Wetter, Wolken und Regen um 11 Grad. Es ist 14 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Essen Nachrichten. In Belgien ist wieder ein umstrittener Atomreaktor vom Netz genommen worden, wegen einer Panne. Der Betreiber des Kraftwerks Doel 3 bei Antwerpen teilte mit, dass ein Wasserleck an einem Generator gefunden wurde. Es bestehe aber keine Gefahr. Doel 3 gehört zu den Reaktoren, die Risse haben. Er wurde erst vor ein paar Tagen wieder hochgefahren. Auch das Kraftwerk Doel 2 wurde in der Nacht wieder in Betrieb genommen, obwohl es Kritik aus Deutschland gab. Martin Klostermann aus unserem Hauptstadtstudio hat weitere Infos. Riesige graue Kühltürme ragen in den Himmel. Von weitem ist das Atomkraftwerk leicht auszumachen. Per Twitter verkündete der Betreiber, dass hier wieder Strom entsteht. Das Hochfahren sei vollkommen sicher gewesen. Ein weiterer Doel-Reaktor soll Sonntag folgen. Beide sind Belgiens älteste, seit über 40 Jahren im Betrieb. Sie sollten eigentlich zeitnah stillgelegt werden. Die belgische Atomaufsicht hat die Laufzeit aber jetzt verlängert bis 2025. Die Bundesregierung hier in Berlin ist besorgt, kann aber nicht viel ausrichten. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft den Menschen gedankt, die sich weltweit um Flüchtlinge kümmern. Gleichzeitig wolle er denjenigen Trost spenden, die auf der Flucht vor Elend oder Krieg ihr Leben riskierten. Der Papst sagte außerdem, er hoffe, dass die Friedensbemühungen für Syrien Erfolg haben und er forderte ein Ende der Gewalt im Nahen Osten. Danach spendete er den traditionellen Segen Obi et Orbi. Franziskus sprach vor zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz in Rom. Die Zeremonie wurde außerdem in viele Länder übertragen. Bundesaußenminister Steinmeier hat deutlich gemacht, dass er einen Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien ausschließt. In dieser Frage sei er sich mit SPD-Chef und Vizekanzler Gabriel völlig einig, sagte Steinmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich verteidigte er den Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrorgruppe IS. Die Bedrohung ende nicht an Deutschlands Grenzen, so Steinmeier. Die Bundeswehr unterstützt seit Mitte Dezember die Luftangriffe gegen den IS. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Angaben auf Lebensmittelverpackungen oft zu ungenau sind. Der Chef des Bundesverbands Müller meint, es sei zum Beispiel nicht klar, welche Zutaten überhaupt drin sind und wer der Hersteller ist. Jan-Henner Reitzer hat noch mehr Infos dazu. Wer hat ein Produkt wo hergestellt? Diese Angaben fehlten oft, kritisieren die Verbraucherschützer. Auf Lebensmittelverpackungen müsse nur angegeben werden, wer ein Produkt vermarktet, Supermarktketten zum Beispiel. Wenn ein Kunde bewusst ein Produkt aus der Region kaufen wolle, helfe ihm diese Angabe aber nicht weiter. Kritisiert wird auch, dass es oft nur Oberbegriffe über Zutaten gebe, wie etwa Gewürze, obwohl einige Menschen auf bestimmte Gewürze allergisch reagierten und genauere Angaben bräuchten. Und soweit die Meldungen mit Susanne Lötsch. Radio Essen am Feiertagsmittag. Leider heute ohne passendes Feiertagswetter. Das kommt morgen erst wieder. Heute hat sich der Himmel schon ein bisschen eingetrübt. Die Tagestemperaturen sind beim 10 Grad Maximum vorbeigeschrappt und jetzt schon wieder gesunken. 8 Grad haben wir im Moment zum Beispiel im Ostviertel. Für die Jahreszeit ist das immer noch zu mild, aber gemessen an den letzten Tagen schon fast kühl. Es kann am Nachmittag und Abend regnen, tut's auch schon, aber dann wird es wieder milder in der Nacht, sodass wir morgen dann mit 14 Grad und Sonnenschein einen prachtvollen Frühlingstag in freier Natur verbringen können, also auf dem Balkon oder im Gervinuspark, irgendwo, wo Sie wollen. Der Radio Essen Verkehrsservice, da habe ich gute Meldungen für Sie, nämlich gar keine gute Fahrt. Die Lichtblicke Wunschhits am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag hier bei Radio Essen. Auch dieses Jahr wieder eine interessante Mischung. Von Elvis Presley bis Glasperlenspiel. Von Udo Jürgens bis Gigi D'Agostino. Die Lichtblicke Wunschhits an Weihnachten bei Radio Essen. Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur 6. von 24 Stunden mit Anne Schweizer. Und mit Christian Pflug, hallo. Hallöchen allerseits, wir haben wieder einen dicken Sack voller neuer Musikwünsche und vieler Karten. Zum Beispiel schon zum ersten Titel, Band Aid, Do They Know It's Christmas. Das einer ist der unter totalen Klassiker. Wahnsinn. Also ja, neben Wham und Co. ist das natürlich das Ding. Eine richtig schöne Nummer. Da hätte ich sogar eine Schallplatte von, aber die legen wir jetzt nicht auf. Das machen wir jetzt in ordentlicher Version. Für wen ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel für Manuela aus Altenessen, die allen eine frohe Weihnacht damit wünscht. Katharina Buhr aus der und von der Margaretenhöhe möchte diesen Titel hören. Und Julia Hüsken aus Schönebeck, die sagt viele Grüße an meine Eltern, Bruder Sebastian und meinen Freund Christian. Aha, ich bin's nicht. An einer habe ich noch Annika Polnack. Die hat nämlich zum Beispiel als Avon-Beraterin 25 Cent pro Rechnung übers Jahr, so waren das 175 Rechnungen, gesammelt und da kamen 65 Euro zusammen. Ja, das sind lauter so kleine, schöne Ideen, die uns helfen. Band-Aid steht auf der Wunschkarte, Do They Know It's Christmas. Und das machen wir denn auch, aber wir kündigen gleich noch den nächsten an. Genau, wir haben noch einen Tanja und Thomas aus Harzopf. Die wünschen sich One Republic I Lift und zwar für Bambi. Wer wissen möchte, wer Bambi ist, der findet das nicht bei uns im Internet, sondern fragt einfach mal die Mutter, die weiß das noch aus diversen Filmen über Rehe und so. Aber ansonsten kann er im Internet oder sie im Internet nachgucken unter radioessen.de. Da steht die komplette Musikliste, was wir noch vor uns haben bis heute 21 Uhr oder morgen 9 bis 21 Uhr radioessen.de oder in unserer Radioessen-App auch zu finden. Und da steht jetzt eben Band Aid und One Republic läuft bei Radioessen. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Feel the fall. Hope when houses, you built a wall. Open the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Republic und I Live, der zweite Titel, der auf der großen Liste steht, auf dem Musikfahrplan bei den Lichtblicke Wunschhits in dieser Stunde. Wir sind ja schon in der sechsten von 24 Stunden. Sie sind mitten in den Weihnachtsfeierlichkeiten. Wahrscheinlich haben Sie gerade einen dicken Braten hinter sich. Wie ist das bei euch eigentlich? Also heute Mittag hast du ja schon mal nichts, Anne? Heute Mittag habe ich gar nichts. Es ist total entspannt, aber ich bin ehrlich gesagt auch noch unfassbar satt von der Gans gestern. Es gab gestern also Gans. Ja, nicht nur das. Wir hatten einen Wahnsinnssalat mit Ziegenkäse als Vorspeise. Ah, so richtig, und zum schon Nachtisch gab es dann auch noch heißen Flammkuchen mit Eis dazu. Also ich bin satt, aber es war köstlich. Okay, und warum hast du dann gerade hier von diesem schönen Lebkuchengebäck schon einen halben Teller gegessen? Na, da kann ich einfach nicht wegkommen. Widerstehen muss ich die essen. Na gut, wir halten dich jetzt davon ab, indem du jetzt die nächsten Wünsche vorlesen darfst. Ich schlage mal vor, wir spielen drei am Stück. Dann ist auch wieder genug Zeit, hier neuen Kaffee zu kochen. Ich hätte hier Herbert Grönemeyer, Elvis Presley und U2. Hast du das auch da liegen? Das habe ich ja auch so liegen. Dann stimmt die Liste. Ja, Herbert Grönemeyer mit Komm zur Ruhe, das wünscht sich Elke aus Altendorf. Und sie sagt dazu liebe Grüße an Ines und Christoph, die Mama, Udo und Ulrike, Gitti und Arthur, Christian und meinen Schatz. Das dürfte die ganze Familie und der halbe Freundeskreis sein. Gut, wir erinnern uns an 2010, Kulturhauptstadt. Und da war Herbert Grönemeyer direkt auf Zeche Zollverein. Ganz genau, perfekt. Und dann haben wir Elvis, das wünscht sich Gabriele und die sagt Grüße an alle Harzhopfer. Oh, gut. Und Kommentar da von uns, wir haben wieder die Version von Elvis und Lisa Marie Presley rausgesucht, die es ganz selten gibt und auch gar nicht offiziell, glaube ich, zu kriegen gibt. Die haben wir im Radio mal zusammen gebastelt gekriegt, In the Ghetto, und das ist schön. Bei den Lichtblicke Wunschhits darf es ja auch mal was ganz Besonderes geben. Ja, nur. Und jetzt was ich persönlich besonders gerne mag. Als dritten Song kommt U2 mit Beautiful Day. Mhm. Auch so richtig gute Laune. Das wünscht sich Monika Baumgart von der Margaretenhöhe. Und sie schreibt dazu alljährliche Weihnachtsgrüße an alle MS-Kranken und deren Familie und Freunde. Da schließen wir uns an, und die drei gibt's jetzt am Stück und ausgespielt bei Radio Essen. Beim Namen kennt, von klarer Art.

Hier sind die Lichtblicke Wunschhits bei Radio Essen. Sag mal, Christian, was guckst denn du da die ganze Zeit? Ich hab schon wieder Namen verdreht. Ich sehe bei Facebook, schreibt Annika Pollnau. Pollnack hatten wir auch noch nicht. Und dann hat sie ganz viele Smileys, so Gelächter-Smileys. Pollmann oder Pullnau war schon öfter dabei. Lieben Gruß von Annika Pollnau. Ja, ich habe lieber gleich dazu zugeschrieben. Ups, Entschuldigung. Tut uns natürlich leid bei den vielen Karten. Irgendwie ist da wieder... Konnte ich das nicht richtig identifizieren? Oder meine Brille muss mal wieder... Schöne Grüße an meinen Augenarzt. Also, da muss wieder was gemacht werden. Die Augen sind einfach nicht flexibel genug für die vielen Handschriften. So sieht's aus. Oder für die vielen Kekskrümel, die hier durch die Gegend fliegen. Weil du immer hier an die Nur Sachen die Pfefferkuchen. Jawohl. Nur die Pfefferkuchen. Den Rest lass ich liegen. Mhm. Ja, wählerisch. Wir haben gleich noch ganz wahnsinnig viel großartige Hits. Und es ist alles Mögliche dabei. Sachen, die man hier noch nie gehört hat, wie zum Beispiel Project Pitchfork. Stimmt. Noch alte Klassiker wie Phil Collins. Und ich freue mich ja irgendwie ganz besonders drauf, eben weil Weihnachten ist, der Bergedorfer Kammerchor. Mit welcher Begeisterung Anne Schweizer diesen Titel ansagen wird, das erfahren Sie in der nächsten halben Stunde, also bleiben Sie dran. Marketing im Pott. Das Portal für Marketingmacher. Wenn Sie mehr Leistung und optimale Ergebnisse wollen, lesen Sie, wie Sie noch besser Aufgaben abgeben, Ideen ausbauen und Verhandlungen anpacken können. Mit uns reißen Sie alle Einwände ein. Marketingimport.de. Hochzeitspaare aufgepasst. Trauringe mit Messerabatt kaufen, das macht jetzt noch mehr Spaß. Und bei 123 Gold finden Sie die größte Auswahl. www.123gold.de. Im neuen Flagship Store in Düsseldorf sowie in Dortmund und Oberhausen. Und ab sofort mit tollem Messerabatt. www.123gold.de. Marketingimport.de. Das Erfolgsupdate. Unser E-Book Online-Marketing für Unternehmer. Jetzt kostenlos downloaden. Mensch, Junge, herzlichen Glückwunsch zum Bachelor. Willst du denn jetzt ins Fernsehen? Nee, Mutter. Zum Radio. Sie haben gerade Ihr Studium oder die Ausbildung abgeschlossen? Dann nutzen Sie die Chance für den Einstieg als Juniorberater bei Radio Essen. Werden Sie Teil eines der spannendsten Medien überhaupt. Als Juniorberater oder Beraterin entwickeln und vermarkten Sie eigenständig crossmediale Marketingkonzepte und beraten Kunden. Also, jetzt bewerben. Alle Infos auf radioessen.de. Die Lichtblicke Wunschhits. Nur bei uns. Das ist eine Ankündigung. Was ist eigentlich mit dem Kaffee gerade passiert, Anne? Ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Ach so, ja, ich sehe schon hier den Lappen und so. Alarm, Alarm im Studio. Aber die Kerze brennt noch, das ist ja das Positive jetzt hier. Ich schweiß gleich auch noch um. Es ist nicht im Bereich der Webkamera da hinten dein Kaffeeunfall, von daher Gott sei Dank. Glück gehabt. Wir kommen jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich zum Wunsch von Martin, oh, jetzt habe ich Angst, Namen vorzulesen, Heinritz, meine ich, aus Frohnhausen. Der Martin grüßt seine WG, die Theresa und die Steffi. Und Run, Run, Rudolph von Lenny Kilmister möchte er hören. Run, Run, Rudolph. Und das nicht nur von Lenny Kilmister, sondern die Musikredaktion hat herausgefunden, auch von Dave Grohl und Billy F. Gibbons. Und Run, Baby, Rudolph, Run. Also das Rentier ist natürlich völlig überlastet. Von Jahr zu Jahr wird da mehr draufgepackt. Mehr Geschenke und es kommt immer mehr dazu und er kann sich von den Dingen nicht trennen und so. Es ist ganz, ganz schlimm. Dieses Rentier hat einfach einen Schlitten voll. Jeder Umzug ist leichter. Vor allem sind es die Foo Fighters und Motorhead in einem Song. Also ich finde, das ist... Auch da ist was zu schleppen, nicht? Aber dieses Schleppen ist ja irgendwie, also Feng Shui-mäßig ist das ja auch nicht, dass man immer mehr Belastung hat im Leben, oder? Das ist total richtig. Der Song, der danach kommt, ist nämlich Silbermond mit leichtes Gepäck. Und ich schwöre, diese Frau hat das Buch gelesen, Feng Shui für das Gerümpel des Alltags. Und dann hat sie das geschrieben. Naja, auf jeden Fall hat sie Ilona Baumann damit überzeugt aus Werden. Die möchte das nämlich hören und grüßt damit ihre Freundinnen Claudia, Tanja, Susanne und Hannelore. Und ich finde, aus diesem Studio könnte auch einiges raus. Hier der rechte Bildschirm ist zu viel. Da oben meine alte Schallplatte, da das Telefon, das reicht eigentlich. Dann die Fernbedienung, die geht sowieso nicht mehr. Hier hinten, ja, da findet sich noch was. Also wir räumen auch mal um. Machen wir. Radio Essen spielt ihre Musikwünsche aus. Als erstes Run, Rudolph, Run. Take the freeway down.

Silbermond und leichtes Gepäck. Am Ende eines Jahres sollte man Gepäck loswerden. Hast du auch noch was zum Loswerden irgendwie? So raus damit zu Silvester, alles. Kilos. Ach so. Zeug. Gut, ich erinnere daran, du hast dich an den Lebkuchen hier bedient, an den Pfeffernüssen oder was das war? Ja, genau. Gut, raus damit, alles raus, denn am Ende des Jahres wird abgerechnet und danach kommt es auf die Müllhalde der Geschichte. 2015 ist so gut wie vorbei. Sie wissen, was da noch fehlt? Der Radio Essen Jahresrückblick. Genau, von Januar bis Dezember, die Gänsehautmomente. Er hat sich behinglich, läuft an, schießt. Natürlich die wichtigsten Sätze der wichtigsten Essener. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Und wir erinnern uns auch an die traurigen Augenblicke des Jahres. Wir schenken euch nicht unsere Angst. Euer Hass ist unser Ansporn. Der Radio Essen Jahresrückblick, Monat für Monat, ab Montag, nur hier bei uns. Radio Essen. Und dann auch im Netz, aber im Moment im Netz ist der Musikfahrplan der von Ihnen gewählten Hits und Stücke, die aufgrund einer Spende zusammenkamen. Denn Sie haben viel gespendet auf 6 Weihnachtsmärkten und der nächste freut dich besonders, weil das läuft normal auch nicht im Radio. Ganz genau, das ist ja das Schöne an dieser Veranstaltung heute. Dadurch, dass die Hörer mit ihrer Spende und ihrem Musikwunsch entscheiden, was läuft, kommen da Sachen raus, die sind spannend. So wie dieser Wunsch hier von Katrin Mecklenburg, die wünscht sich nämlich Project Pitchfork. Und das ist ja was, das gehört. Hört er eher so in den Düsterbereich. Die sind da auch relativ bekannt, quasi die Urväter des Goth-Rock. Ja, die gibt's auch schon urlange. Peter Spilles ist uralt und ich freue mich gleich doppelt, den ansagen zu dürfen. Project Pitchfork kommen gleich mit Rain und Katrin grüßt damit alle Freunde und die Familie. Großartig. Meine Co-Moderatorin hat auch einen schwarzen Kopfhörer auf, ist relativ schwarz gekleidet, rot gefärbte Haare. Ja, das Halstuch ist bunt. Stimmt, also nicht ganz so. Jetzt nicht direkt die Grufti-Szene. Nicht ganz. Nein. Also ich mag es gerne, aber es geht da auch bunt weiter. Ich mag es auch. Eine ganze Menge Menschen mögen die Musik und trotzdem läuft sie nicht im Radio. Warum eigentlich nicht? Wir müssen mal mit den Verantwortlichen reden. Jedenfalls hören wir jetzt diesen Wunsch, Project Pitchfork bei Radio Essen und freuen uns darauf. Total. Hier ist Radio Essen und wir haben noch zwei Titel in dieser Stunde und danach mache ich mal den Weg frei, damit Anne Schweizer sich hier an die Regler stellen kann, die ich bisher noch breit besetze. Und dann bin ich sehr gespannt, denn da muss ja ein Nachfolger für mich kommen. Und tatsächlich, Sabrina Heinen steht schon bereit und wird sich gleich bei uns sicher schon mal bereit melden, weil sie hört jetzt noch ganz fleißig die Musik, die in den nächsten Stunden dann hier kommt. Ja, die trinkt noch ein bisschen Tee und macht sich warm. Sie läuft auf und ab. Dann gleich los. Ja, ja, wie ein Tiger läuft sie auf und ab. Ja, ja, ja, wir sollen uns beeilen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ich wollte eigentlich sagen, dass wir mit den nächsten zwei Titeln weitermachen. Ganz genau. Und da kommt was richtig Schönes, was Altes. Phil Collins. Und Uli hat sich was gewünscht und er sagte, oh, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich kann Phil Collins Stimme hören. Und grüßt damit Elke und Christian, da hast du dich dann für ein ganz bestimmtes Lied entschieden. Can't Stop Loving You haben wir genommen. Das kam Weihnachten eigentlich immer gut an. Das gehört sonst auch zu den Liedern, die Weihnachten gewünscht wurden. Wir haben aber diesmal doch relativ wenig Songs von Phil Collins dabei. Von daher haben wir Can't Stop Loving You gesetzt. Das passt. Und von daher haben wir das als Wunsch. Und anschließend haben wir dann den Bergedorfer Kammerchor. O Tannenbaum ist gewünscht worden. Ja, genau. Da habe ich ein Kärtchen vor mir liegen von Vera Klages. Oh, sie kommt aus Altenessen und sie grüßt Kevin und Jenny mit Mia. Und O Tannenbaum haben wir mal in der Version vom Bergedorfer Kammerchor genommen, weil die uns in die Hände fiel. Sie ist sehr schön, ist sehr kompakt ist und man wunderbar mitsingen kann. Und es ist ja auch einfach schön, wenn sich die Leute was ganz Klassisches wünschen. Ich mag das. Eben, wann hat man das sonst schon? Und wir haben ja schon, diesmal haben wir Leise rieselt der Schnee nicht dabei, aber wir haben ansonsten fast alle Weihnachtslieder, Odo Fröhliche und solche Dinge. Das kommt alles im Laufe dieser zwei Tage, 24 Stunden Programm, heute 9 bis 21 Uhr und morgen 9 bis 21 Uhr nachzulesen unter radioessen.de. I saw you. Oh, Tannenbaum. Cecilia Mecklenburg schreibt, hallo liebes Radio Essen-Team, mein Name war Cecilia Mecklenburg, nicht Katrin. Tja, es Anne. Tut mir total leid, da habe ich mich verlesen. Und sie hat so lange gerätselt, wie könnte dieser Name, aber gut. Eben hat sie noch gesagt, da war doch ein A, oder nicht, oder... Wir haben das jetzt richtig. Cecilia, also ja. Entschuldigung. Sabrina Hein wird das gleich alles richtig machen. Sie übernimmt nämlich für mich. Ja. Ja, ich hoffe, dass ich das besser mache. Aber ich kenne das ja aus den vergangenen Jahren. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Ihr habt jetzt 2 Stunden gemeinsam und macht weiter mit den nächsten Stunden der Lichtblicke Wunschhits. Habt ihr was Tolles dabei? Ja, wir freuen uns beide auf We Will Rock You von Queen zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann bis gleich. Viel Spaß. Langeweile nach den Feiertagen? Wir hätten da was. Bodyguard, das Musical. Nur im Musical Dome Köln. Ein Riesenspaß in den Sondermodellen Joy von Skoda. Die Sitzheizung heizt ordentlich ein. Klimatronic sorgt für coole Stimmung. Und das Musiksystem macht richtig Party. Viele Extras, viel Spaß. Die Sondermodelle Joy von Skoda. Mit tollen Features bis zu 3.333 Euro Preisvorteil. Und 3+3 Clever-Paket. 3 Jahre Garantie und 3 Jahre Inspektion plus inklusive. Mehr Informationen bei Ihrem Skoda-Partner oder auf skoda-auto.de. Skoda. Simply clever. Wir wünschen frohe Weihnachten und entspannte Feiertage. Von uns bekommen Sie den besten Mix aus Kulthits. Und den Besten von heute. Und gleich unsere Nachrichten. Wissen, was wichtig ist. Radio Essen. Wir sind Weihnachten. Sleigh bells ring. Sleigh bells ring. Are you listening? Are you listening? In the lane. In the lane. Snow is glistening. Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away, gone away is the bluebird. Here to stay, is a new bird. New bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Snowman. Then pretend that he is Parson Brown. Say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town. Hier ist Radio Essen. Frohe Frohe Weihnachten. Ich bin Marion Kürlis mit diesen Themen. Die Weihnachtsbotschaft des Papstes, die nächste Panne in belgischem AKW und das Wetter. Wolken und Regen bis 12 Grad. Es ist 15 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Essen Nachrichten. Liebe Brüder und Schwestern, frohe Weihnachten. Buon Natale. Papst Franziskus hat am Mittag in Rom seine Weihnachtsbotschaft verkündet. Millionen Menschen waren dabei, live auf dem Petersplatz, vor dem Fernseher oder per Livestream im Internet. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Frieden weltweit und mehr Solidarität verlangte der Papst auch mit den vielen Migranten, die vor Elend und Kriegen fliehen. Wir müssen uns großherzig einsetzen, um ihnen zu helfen, sie in die Gesellschaften zu integrieren, sagte er. Still hörten die vielen Gläubigen auf dem Petersplatz zu, sogar ihre Smartphones ließen sie in ihren Taschen. Am Ende allerdings jubelten sie begeistert, als Franziskus seinen Segen Obi et Orbi erteilte und sagte, allen ein frohes Fest. In Belgien geht die Pannenserie in Atomkraftwerken weiter. Nach den aktuellen Problemen in der Anlage Tihange hat es heute die nächste Panne in der Anlage Doel gegeben. Beide Anlagen sind in der Grenznähe zu NRW. Tihange ist etwa 70 Kilometer von Aachen entfernt, Doel etwa 150. Martin Klostermann mit einer Reaktion aus Berlin. Die Bundesregierung hier in Berlin ist besorgt. Insgesamt, weil Belgien mehrere sehr alte und offenbar nicht mehr zuverlässige Reaktoren am Netz lässt bzw. wieder aktiviert. Erst gestern, Heiligabend, war der Reaktor Doel 2 wieder hochgefahren worden. Sonntag soll Doel 1 folgen. Währenddessen ist Doel 3 nun also schon wieder nicht runtergefahren, aber abgeschaltet vom Netz. Dies sei notwendig, um ein kleines Leck in einer Wasserleitung zu reparieren, so eine Sprecherin. Gefahr bestehe nicht. Heftige Wirbelstürme haben im Südosten der USA große Schäden angerichtet. In den letzten drei Tagen sind mindestens 14 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi, Tennessee und Arkansas ums Leben gekommen. 40 Menschen wurden verletzt. Die D-Mark gibt es schon fast seit 14 Jahren nicht mehr. Trotzdem horten die Deutschen immer noch Scheine und Münzen der alten Währung. Die Deutsche Bundesbank geht davon aus, dass noch rund 168 Millionen Scheine und gut 24 Milliarden Münzen im Umlauf sind. Der Gesamtwert liegt bei rund 6,6 Milliarden Euro. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Im Moment ist es in NRW ziemlich nass. Weihnachten ohne Glatteisunfälle und Schneegestöber in Essen. Das warme Weihertagswetter hat dieses Jahr nicht nur Schlechtes bei sich. So richtig schön wird es heute aber auch nicht. Immer wieder Nieselregen und aktuell 10 Grad in Altendorf und Werden. Also perfektes Wetter für einen gemütlichen ersten Weihnachtsfeiertag zu Hause. Morgen wird es dann wieder etwas wärmer und auch freundlicher. Sonnige 14 Grad in Essen und es bleibt auch den Tag über trocken. Und der Radio Essen Verkehrsservice, da ist gar nichts los auf den Straßen, aber fahren Sie wegen des Regens ein bisschen vorsichtig, ansonsten gute Fahrt. Die Lichtblicke Wunschhits am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hier bei Radio Essen. Auch dieses Jahr wieder eine interessante Mischung. Von Elvis Presley bis Glasbandspiel. Von Udo Jürgens. Bis Gigi D'Agostino. Die Lichtblicke Wunschhits. An Weihnachten bei Radio Essen. Hier sind die Lichtblicke Wunschhits mit Anne Schweizer und Sabrina Hein. Frohe Weihnachten wünschen wir. Und wir haben einiges vor in dieser Stunde. Da haben wir nämlich ganz, ganz, ganz viele hübsche Sachen, die Sie sich gewünscht haben. Sie haben für Lichtblicke gespendet und uns ein Wunschlied mitgebracht. Und da haben wir diese Stunde einiges dabei, Sabrina. Wir haben zum Beispiel das gerade im Opener schon angesprochene Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Das kenne ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht. Und was ich auch gar nicht kannte war, wo haben wir es denn jetzt hier? Ach, hier, Violetta mit En mio mundo. Kannst du das zum Beispiel? Das kannte ich überhaupt nicht, aber ich bin gleich ganz gespannt, das drauf zu hören. Und was ist unser erster Song gleich? Wir fangen an mit Sarah Connor, mit einem sehr alten Lied eigentlich. Das ist ursprünglich von 1945. Eigentlich ein Lied von Nat King Cole, The Christmas Song. Das hat sie neu aufgenommen für Sing meinen Song und das spielen wir jetzt gleich. Und direkt danach kommt ein Wunsch von Andrea Meyerotte aus Altenessen. Die wünscht sich von Matt Simons Catch and Reels und sie sagt, es ist für meine Familie, weil ich euch so lieb habe. Aber jetzt kommt als erstes Sarah Connor mit The Christmas Song. Thank you.

da da dum da dum dum dum da dum dum dum da dum dum da dum dum dum da dum dum dum da dum dum dum da dum dum. Hier ist Radio Essen am ersten Weihnachtsfeiertag und wir spielen Ihnen heute die Lichtblicke Wunschhits. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich bin nämlich doch ganz schön voll von gestern. Wie sieht's da bei dir aus, Sabrina? Was macht der Magen? Inzwischen geht's schon wieder. Also ich habe heute Morgen auch schon wieder die ersten Plätzchen genascht, aber gestern Abend lag ich auch nur noch auf der Couch und dachte so, ich möchte jetzt einfach nur noch schlafen. Das war so ein bisschen Fresskoma bei mir. Total. Wir hatten 3-Gänge-Menü und ich meine, ja, ich esse hier die Pfefferkuchen, aber irgendwie, also Hunger habe ich nicht. Nee, nicht so richtig, aber diese ganzen Süßigkeiten hier, das ist echt, echt fies. Also die lachen mich auch schon die ganze Zeit an. Das kann ich total verstehen. Und jetzt geht's weiter mit unseren großartigen Wunschhits. Und sie sind nicht alle nur so ganz weihnachtlich eingestellt, haben wir festgestellt. Weihnachten kann nämlich auch rockig sein. Da haben wir einiges dabei, Sabrina. Definitiv eins meiner persönlichen Lieblingslieder von den Ärzten Westerland. Das haben sich auch direkt 2 Menschen gewünscht, beziehungsweise 3. Und zwar einmal Lukas und Sarah vom Rad aus Rüttenscheid und Marina Tanschek aus Bredeney. Und die Marina grüßt damit die Melli Berlin und wünscht schöne Weihnachten. Und jetzt kommt danach direkt der Song, auf den wir uns beide total gefreut haben. Queen mit We Will Rock You. Nicht besonders weihnachtlich, aber irgendwie, finde ich, gehört es doch dazu. Großartig. Total. Die Alexandra von der Margaretenhöhe wünscht sich das und die grüßt damit ihre Mama und ihren Papa. Ja, da grüßen wir doch auch direkt mit. Und ich höre den Wellen zu. singing. A big disgrace, waving your banner all over the place. Sparschwein. 2 mal 3 Meter. Jetzt in der Radiosparbox. Gutscheine für Wellness, Mode, Restaurants, Konzerte und mehr. Saustarke Produkte, Leistungen und Tickets bis zu 50% günstiger. Und ihr Sparschwein wächst und wächst und wächst mit jedem Klick. Alle Infos auf radioessen.de. Solange der Vorrat reicht, die Radiosparbox. Geklickt. Gespart. Die Lichtblicke Wunschhits. Nur bei uns. Radio Essen. Und wir spielen heute alles, was Sie sich auf den Weihnachtsmärkten gewünscht haben, nachdem Sie für Lichtblicke gespendet haben, heute und morgen jeweils von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Und da machen wir auch direkt weiter mit Sabrina. Du hast noch das nächste Wunschkärtchen. Genau, das ist in Kettwig ausgefüllt worden auf unserem Weihnachtsmarkt dort, beziehungsweise auf unserem Tourstopp dort. Und das hat Diban Mohl, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ansonsten beschweren Sie sich einfach über Facebook, genau, einfach. Das kommt hier heute laufend rein. Genau, aber ich glaube, es heißt Diban Mohl, der wünscht sich irgendetwas Weihnachtliches. Und da haben wir uns gedacht, da passt doch Hey Santa von Kani und Wendy Wilson super rein. Und offenbar kommt unsere Wunschsendung besonders gut an, denn auf Facebook kriegen wir auch ganz schön viel Rückenwind dafür. Ralf Hülstehorst schreibt zum Beispiel, super Musik, ich laufe bei mir singend, tanzend durch die Bude und mach schon mal den Hausputz. Da wünschen wir ganz viel Spaß bei und jetzt gibt's ein bisschen was Weihnachtliches mit Hey Santa. The city is covered in snow tonight. The children fast asleep. I'm waiting for him, but he's nowhere in sight. And I wonder if he can hear me. Like it's Die Lichtblicke Wunschhits bei Radio Essen. Wir spielen heute aus, was Sie sich gewünscht haben. Und zwar von Anfang bis Ende. Da wird nicht drüber gequatscht, versprochen. Allerdings haben Sabrina und ich gerade ein bisschen gequatscht. Und zwar ging es bei uns um Weihnachtsgeschenke. Was lag denn bei dir unterm Tannenbaum? Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Bei mir lagen Winterschuhe drunter. Super passend bei 10 Grad. Nicht so. Schade. Dabei sind die eigentlich sehr schön und die habe ich mir auch gewünscht. Aber ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass es an Weihnachten regnet. Ich habe zum Beispiel heute auch meine Lederjacke an und meine Wintermäntel, die hängen einfach weiter an der Garderobe. So. Ja, ich habe die mittlerweile unterteilt. Ich habe einen Mantel für weniger kalt und einen für mehr kalt. Ja, das geht bei mir auch noch so. Den einen kann ich noch so anziehen, aber ich denke mir dann einfach so, du rennst mit offenem Mantel durch die Gegend und denkst dir eigentlich, ist es immer noch zu warm. Also es, die Winterstiebe, die bleiben ja, jetzt auf jeden Fall erstmal stehen. Ich habe trotzdem auch was Warmes zum Anziehen verschenkt, allerdings nicht für einen Menschen. Mein Freund, der hat so einen Plüschdachs zu Hause und der hatte irgendwie kein Jäckchen. Und dann habe ich ihm eins gestrickt, schön mit dunkelblauer Wolle. Und der hat auch so Lederflicken auf den Ellenbogen. Da hat er sich richtig drüber gefreut. Also du bist auch eher so ein handwerklicher oder ich selbst bastel total gerne und ich verschenke die Sachen gerne. Und der hat sich auch richtig gefreut gestern. Das hat mich natürlich wiederum total gefreut. Und dann alle gewonnen. Ja, meine Geschenke sind zum Glück auch richtig gut angekommen, aber ich bin ja ganz ehrlich, ich bekomme lieber Geschenke. Wir machen Ihnen heute auch noch ein paar Geschenke bei unseren Lichtblicken Wunschhits und da geht's jetzt auch gleich direkt weiter. Sabrina, was kommt? Aus Harzopf kommt ein Wunsch und zwar von unserem Weihnachtsmarkt dort und auch von der Leonie Hess, die wohnt dort. Die hat sich Violetta mit En Mio Mundo gewünscht und da haben wir ja vorhin schon drüber gequatscht. Wir wussten beide nicht, wer das ist und was dieses Lied ist. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Das ist von einer Disney-Telenovela aus Argentinien. Aus Argentinien? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Heißt auf jeden Fall übersetzt In meiner Welt und das spielen wir gleich für Leonie Hess. Den nächsten Interpreten, den kenne ich auf jeden Fall. Das ist Gigi D'Agostino, der hat damals The Riddle von Nick Kershaw, so ein totaler Kulthit, gecovert. Aber jetzt kommt gleich nicht das, sondern L'Amour Toujours für Christian aus Holsterhausen. Er schreibt für Arthur, Sunny und die Weihnachtsmarktreporter und für Erwin im Sauerland. Hoffen wir mal, dass er zuhört. Siento lo que soy. Es ist der Wahnsinn. Sie hören uns auch wirklich ganz genau zu. Annika Pollnau, die hatte sich vorhin ein Lied gewünscht und wir haben sie aus Versehen Pollnack genannt, was uns wahnsinnig leid tut. Wir haben uns auch entschuldigt, aber jetzt sagt sie, das Lied, das gerade gelaufen ist, Gigi D'Agostino mit L'Amour Toujours, das wäre das Lied von ihr und ihrem Mann und sie hätten es sogar als Wandtattoo. Ja dann, Frau Pollnau, ich hoffe, Sie haben es zugehört und gefeiert darauf. Jetzt hast du den Namen auch richtig ausgesprochen. Aber es ist ja manchmal auch wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Aber das Gute ist, bei unserem nächsten Lied ist es schön einfach, zumindest bei meiner Karte. Du hast ja auch eine Karte dafür liegen. Ja. Wir sprechen über The Common Linnets und Calm After the Storm. Wir haben gerade mal rausgefunden oder nochmal nachgeguckt, letztes Jahr Eurovision Song Contest, aber es ist nicht der erste Platz geworden, sondern nur der zweite. Genau, die waren in aller Ohren und die Radios haben sie rauf und runter gedudelt, deswegen hatte ich irgendwie im Kopf, dass sie gewonnen hast. Tut mir leid, nein, in dem Jahr war ja Conchita Wurst da und natürlich hat die gewonnen. Das stimmt, aber The Common Linnets wollen sie immer noch hören und unter anderem hat sich das Annalena Döbeling gewünscht, die kommt aus Rüttenscheid und ist extra zur Maggi Höhe gefahren, um für unsere Aktion Lichtblicke zu spenden und grüßt damit ihre Mama. Grüßen wir auch. Und auch Kiki Schönfelder, die hat auch gespendet und hat sich auch das Lied gewünscht. Sie kommt auch aus Rüttenscheid und sie schreibt, ich grüße das ganze Radio Essen Team. Da sage ich schon mal Dankeschön und schöne herzlichen Grüße Dank zurück. Und frohe Weihnachten wünschen wir. Und sie grüßt auch noch ihre liebe Tanni und Schnecke Schöni. Großartige Kosenamen hier bei Radio Essen beim Lichtblicke Wunschhit Marathon. Wir spielen heute alles aus bis zum allerletzten Ton bei den Lichtblicke-Wunschhits hier bei Radio Essen. Und schön geht's auch weiter, Sabrina. Definitiv. Also eins auch meiner persönlichen Lieblingslieder, ein sehr, sehr altes Lied, The Beatles mit Yesterday. Und du hast, glaube ich, die Karte da liegen, ich nicht. Ich habe hier ja. Entschuldigung, ich habe die hier, also... Ja, Gera Frey hat sich das gewünscht. Die wohnt in Krai und wollte unbedingt mal wieder so einen richtig schönen alten Klassiker hören. Ist ja auch schon ein bisschen älter, das Lied. Das stimmt. 50 Jahre älter als das Lied, was wir direkt danach spielen. Das ist nämlich Pur mit Achtung, der neue Song von 2015. Und Yesterday, der ist von 1965. Also schon ein bisschen älter. Riesenunterschied. Ich meine, Pur sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten, oder? Nee, das stimmt. Aber die bringen ja immer noch neue Songs raus. Meine Eltern sind große Pur-Fans. Auf jeden Fall früher mal gewesen. Und offenbar auch einige von unseren Hörern. Deswegen gibt's gleich Beatles mit Yesterday und danach Pur mit Achtung. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Wird still, einer nimmt sich, was er will. Oh, Achtung! Einer meint, was er sagt, der andere nicht. Ob in der Kirche, Kneipe oder vor Gericht. In eine komplizierte Zeit hineingeboren, geht der Durchblick allmählich verloren. bis zum letzten Ton der Nachhalt hier bei den Lichtblicke Wunschhits bei Radio Essen. Und es geht direkt weiter, auch mit einem Klassiker, Sabrina. Ja, mit Mary's Boy Child. Das wünschen sich unter anderem Ute Riedmann. Die ist extra aus Oberhausen nach Frohnhausen gekommen, um für Lichtblicke zu spenden. Und das wünscht sich auch Martina Heutkamp aus Altenessen. Sie grüßt die ganze Familie, die dieses Jahr um ein Mitglied gestiegen ist. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und alle, die nochmal nachlesen wollen, welche Lieder wir denn heute und morgen die 24 Stunden lang spielen, das können Sie alles nachlesen auf radioessen.de. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Radio Essen ist hier am ersten Weihnachtsfeiertag und wir klingen heute mal ganz anders. Wir haben unser Musikchef nämlich in den Weihnachtsurlaub geschickt und sie einfach das Musikprogramm gestalten lassen. Insgesamt 24 Stunden lang. Heute und morgen jeweils von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends spielen wir hier nur Lichtblicke Wunschhits. Also alles Titel, die sie sich gewünscht haben mit einer Lichtblicke-Spende. Sabrina, es ist auch schon total viel zusammengekommen für Lichtblicke. Also allein bei uns auf den Weihnachtsmärkten sind rund 10.000 Euro zusammengekommen. Wir waren ja in Altenessen, Frohnhausen, Harzopf, Kettwig, der Margaretenhöhe und zuletzt in Rüttenscheid. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt. Insgesamt ist bei Lichtblicke bisher über 1,75 Millionen Euro zusammengekommen. Ich finde eine unglaubliche Summe und dafür wollen wir uns natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, weil Sie gespendet haben, unter anderem eben für Ihre Wunschhits, von denen wir schon ganz, ganz viele gespielt haben und jetzt kommt nur noch ein einziger in dieser Stunde, der 7. insgesamt schon. Ganz genau. Wir haben noch einen Song für Sie und zwar ist das ein deutsches Lied. Fettes Brot von der Liebe spielen wir gleich für Sie und das hat sich Paul aus Bredeney gewünscht. Ist ja auch mal was Schönes, mal ein bisschen was Deutsches zu hören, was nicht unbedingt immer nur Andreas Burani und Revolverheld ist, oder Sabrina? Definitiv und ich finde das Lied auch echt ziemlich gut. Könnte man öfter spielen hier. Und das machen wir jetzt von der Liebe Fettes Brot für Sie bei den Lichtblicke Wunschhits hier bei Radio Essen. Sie sagen, ich bin nicht der Richtige für dich und hoffen sicherlich, bald verlässt du mich. Sie ich bin's nicht wert, kein Prinz auf keinem Pferd, pleite und schlecht ernährt, einfach komplett verkehrt. Doch wenn ich bei dir bin, macht endlich alles Sinn. Ich war beim Lose ziehen und du bist mein Hauptgewinn. Und wenn ich weinen muss, gibst du mir einen Kuss. Du bist die Einzige, der ich nichts mehr beweisen muss. Sie halten uns für misslungen, wir halten sie für zu. Mit uns beiden ist nicht mehr normal. Sie fragen sich, ob uns das überhaupt nicht peinlich ist. Ob uns denn absolut gar nichts mehr heilig ist. Denn so wie wir sind, das kann kein Mensch kapieren. Und das Beste wäre, wir gingen einfach weg von hier. Doch ich glaub fest daran, sie könnten uns verstehen. Würden sie es nur einmal mit unseren Augen sehen. Sie halten uns für misslungen. Von der Liebe, von der Liebe, von der Liebe. Das war das letzte Lied in der siebten Stunde unseres Lichtblicke-Wunsch-Hit-Marathons. Und wir haben schon mal einen kleinen Ausblick für die nächste Stunde, Sabrina. Da ist super viel Aktuelles, aber auch viel Älteres dabei. Also unter anderem Lieblingsmensch von Namika oder das komplette Gegenteil Tears in Heaven von Eric Clapton. Und wir haben auch, ich glaube, zwei Anwärter auf die Top Ten, sind nämlich unter anderem dabei Auf uns von Andreas Burani und das hier. Klassiker, ne? Absolut, absolut. Da können wir uns absolut drauf freuen. Und wenn Sie noch schauen wollen, was in der nächsten Stunde kommt, können Sie alles nachlesen auf radioessen.de. Wenn der Tintenfüller von Opa Kurt für mich total unpraktisch ist, aber für andere? Fantasie. Ein Schmuckstück, das selbst Einkaufszettel in Poesie verwandelt, Gedanken aufs Papier massiert und Worte wie Gemälde malt. Jetzt ungeliebte Weihnachtsgeschenke bei eBay verkaufen und anderen eine Freude machen. Kostenlos einstellen bis 10. Januar. eBay. Ein Riesenspaß in den Sondermodellen Joy von Skoda. Die Sitzheizung heizt ordentlich ein. Klimatronic sorgt für coole Stimmung. Und das Musiksystem macht richtig Party. Viele Extras, viel Spaß. Die Sondermodelle Joy von Skoda. Mit tollen Features bis zu 3.333 Euro Preisvorteil. Und 3+3 Clever-Paket. 3 Jahre Garantie und 3 Jahre Inspektion plus inklusive. Mehr Informationen bei Ihrem Skoda-Partner oder auf skoda-auto.de. Skoda. Simply clever. Hallo, den Big Tasty Bacon zum Mitnehmen und dazu ein BMW i8, um ihn heimzubringen? Oder ein Traumhaus von Town & Country zum Hinbringen? Vielleicht. Jetzt neu, das unverschämte Glück von McDonald's Monopoly. Mit der Chance auf Millionen von Geschenken. Ich liebe es, McDonald's. Sie wissen nicht, wohin mit Ihren Gutscheinen? Wir hätten da was. Bodyguard, das Musical. Nur im Musical Dome Köln. Radio Essen. Wir sind Weihnachten. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for poppin'. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Radio Essen. Frohe Weihnachten. Ich bin Marion Kürlis mit diesen Themen jetzt. Neue Panne in belgischem Atomkraftwerk. Der Friedensappell des Papstes zu Weihnachten und das Wetter oft nass bis 11 Grad. Es ist 16 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Essen Nachrichten. Deutschland schaut mit Sorge nach Belgien. In den Atomanlagen Tihange und Doel gab es in der letzten Zeit immer wieder Pannen. Die letzte heute. Beide Anlagen liegen nur 70 und 150 Kilometer von NRW entfernt. Heute wurde der umstrittene Reaktor Dohl 3 nur 4 Tage nach dem Wiederhochfahren schon wieder vom Netz genommen. An einer Heißwasserleitung eines Generators wurde ein kleines Leck entdeckt. Jörg Ratsch mit den Einzelheiten. Der Reaktorbetreiber versichert aber, dass dieser Defekt keinerlei Gefahr darstelle für die Sicherheit der Anlage und für die Umwelt. Der Reaktor soll wahrscheinlich auch in ein paar Tagen wieder ans Netz gehen. Das Atomkraftwerk bei Antwerpen ist ungefähr 150 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Negativschlagzeilen gibt es schon lange, zum Beispiel, weil feine Risse am Reaktorbehälter entdeckt worden waren. Umweltschützer und Bundesregierung sehen den Betrieb des Meilers sehr kritisch. Umweltministerin Hendricks schreibt auf ihrer Facebook-Seite: Wir sind besorgt, ob die erforderliche Reaktorsicherheit dieser Anlagen in vollem Umfang gewährleistet ist. Die SPD fordert, bei den Krankenkassenbeiträgen wieder zur alten Regelung zurückzukehren. Sprich, die Beiträge werden zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Es sei ungerecht, dass die Kostensteigerungen allein von den Arbeitnehmern getragen werden, sagte SPD-Generalsekretärin Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zum Jahreswechsel wollen viele Kassen ihre Beiträge erhöhen. Das Plus müssen die Versicherten alleine über Zusatzbeiträge schultern. Der Anteil der Arbeitgeber war vor ein paar Jahren eingefroren worden. In seiner Weihnachtsbotschaft hat Papst Franziskus zu Frieden an den Krisenherden in der Welt aufgerufen. Er nannte unter anderem den Nahen Osten, Syrien und die Ukraine. Der Pontifex erinnerte auch an die Terroropfer des Jahres, unter anderem in Paris. Er rief außerdem zu mehr Mitgefühl für Flüchtlinge auf. Non manchi il nostro conforto. Unser Trost auch denen, die auf der Flucht vor Elend oder Krieg allzu häufig unter unmenschlichen Bedingungen unterwegs sind und nicht selten ihr Leben riskieren. Ich wünsche allen, dass sie barmherzig sein können. So schaffen wir Frieden. Frohe Weihnachten. Buon Natale. Anschließend erteilte der Papst den Segen Urbi et Orbi. In Deutschland herrscht, wie der Papst sich das überall wünscht, Frieden. Aber in ganz kleinem Kreis sieht das an den Feiertagen laut Umfragen oft anders aus. Manfred Rütten aus der Kirchenredaktion berichtet. Fast die Hälfte aller Deutschen streitet an den Weihnachtstagen. Zu diesem Ergebnis kommt zum Beispiel eine Studie im Auftrag der Kredit Plus Bank. Häufigster Grund sind demnach enttäuschte Erwartungen, weil man sich den Heiligabend ganz anders vorgestellt hatte. Das bestätigen auch Mitarbeiter der Telefonseelsorge. Sie verzeichnen auch während der Feiertage zahlreiche Anrufe. Zu viel Alkohol und das ungewohnt lange Beisammensein lassen in vielen Familien Konflikte aufbrechen. Bei der Telefonseelsorge melden sich aber auch viele Menschen, die niemanden zum Streiten haben. Sie leben allein und fühlen sich gerade an Weihnachten einsam und verlassen. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Das Radio Essen Wetter am ersten Weihnachtsfeiertag, ganz ohne das klassische Weihnachtsfeiertagswetter. Kein Schnee, kein Glatteis und auch kein Frost draußen. Stattdessen um die 10 Grad in Krai und Harzopf und Nieselregen. Morgen wird's auch nicht winterlicher, dafür aber wieder freundlicher mit sonnigen 14 Grad und der Nieselregen, der zieht auch weiter. Und so ähnlich sieht's dann auch in den letzten Tagen dieses Jahres aus. Und der Radio Essen Verkehrsservice, der ist genauso, wie man sich den am ersten Weihnachtsfeiertag Tag wünscht. Es ist nämlich nichts los. Gute Fahrt. Die Lichtblicke Wunschhits. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hier bei Radio Essen. Auch dieses Jahr wieder eine interessante Mischung. Von Elvis Presley bis Glasbandspiel. Von Udo Jürgens bis Gigi D'Agostino. Die Lichtblicke Wunschhits. An Weihnachten bei Radio Essen. Und da begrüßen Sie ganz herzlich Sabrina Hein und Anne Schweizer. Hallo. Hallo. Und wir fangen direkt an oder machen direkt einfach weiter in der achten Stunde mit dem ersten Lied, einem sehr schönen Weihnachtslied, wie ich finde. Michael Bublé mit Feliz Navidad. Ist auch einfach ein schönes Ding und Michael Bublé hat's einfach drauf mit Weihnachtsliedern, finde ich. Auf jeden Fall, der hat ja ein ganzes Weihnachtsalbum aufgenommen und das läuft bei uns zu Hause auch immer rauf und runter an Heiligabend. Das glaube ich sofort. Und das haben sich auch einige Leute gewünscht. So ein bisschen haben wir hier rumliegen. Zum Beispiel der Ladislaus von der Maggihöhe. Der hat sich das gewünscht und der grüßt damit Sebastian und Sandra. Und auch aus Überruhr wird das Lied gewünscht von Michelle Christine Garcia Moreno. Sie sagt, das Lied geht an die Menschen, die immer für mich da sind. Mama, Ricky, Gabi, André, Michelle und Dennis. Na dann, Feliz Navidad. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Radio Essen ist hier in der achten Stunde unseres Lichtblicke-Wunsch-Hit-Marathons. Heute und morgen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends nonstop nur Ihre Wünsche, für die Sie gespendet haben. Und das nächste Lied, das wir spielen, das hat sehr gute Chancen, in die Top 10 zu kommen, Sabrina. Absolut. Ich habe vorhin schon mal die ganzen Karten rausgesucht. Ich habe 8 Stück gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und ob es das Lied tatsächlich in unsere Top 10 geschafft haben hat, das hören Sie am Sonntag, am 27.12. von 11 bis 12 Uhr. Da spielen wir Ihre meistgewünschten Hits. Und am Mikrofon stehen dann Christian Pflug und Stefan Knipp. Die Kollegen, die haben jetzt im Moment erstmal noch weihnachtsfrei. Und jetzt schauen wir mal, das Lied, das wir potenziell schon in der Top 10 sehen, ist nämlich Lieblingsmensch von Namika. Und das haben sich wahnsinnig viele Leute gewünscht. Ich habe hier eine Karte von Claudia und Uwe von der Margaretenhöhe. Und die wünschen sich das für ihre Lieblingstochter Nina und wünschen frohe Weihnachten. Ja, außerdem Jan Seppmann aus Harzopf und Christel Illingen aus der Innenstadt. Die wünscht sich das für Peter Laus. Und dann habe ich hier Lotta an Backes, auch von der Margaretenhöhe, und die wünscht sich das Lied mit einem Gruß für ihren Papa Peter und schickt ihm einen dicken Kuss. Mua. Susi wünscht sich Lieblingsmensch für ihren Traumprinzen. Susi, das ist Susanne Gittke aus Delwig. Und nochmal Lieblingsmensch wünscht sich Viktoria aus Altenessen und sie sagt dazu: Frohe Weihnachten, liebe Oma und lieber Opa. Ja, Rosemarie Ladenstein wünscht sich eben auch Namika. Sie kommt aus Altenessen, hat uns auch da auf dem Weihnachtsmarkt besucht. Und ich habe keine Karte mehr, du aber noch eine. Ich habe noch was, und zwar der Tom, der wünscht sich auch Lieblingsmensch. Den wollen wir jetzt mal hier nicht vergessen. Aus Rüttenscheid kommt der und der wünscht ein frohes Fest für Jona und Luca. Und jetzt, nachdem sich so viele Menschen das gewünscht haben, kommt Namika mit Lieblingsmensch. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau, pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein, yeah. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Wenn sich das Lied so viele Leute gewünscht haben, dann wollen wir natürlich auch keine Sekunde abschneiden heute bei den Lichtblicke-Wunschhits. Und wir haben jetzt auch einige Songs dabei, die würden es sonst vielleicht nie bei Radio Essen ins Radio schaffen. Aber bei den Wunschhits sind wir da total locker und entspannt und lassen auch wirklich mal alles auf uns zukommen. Sabrina, da kommt gleich, was, das hast du noch nie gehört, The Dead Lovers. Nee, ich habe die Band auch gegoogelt und ich habe mir das Lied auch angehört, aber ich kenne es persönlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal reingehört hast. Vielleicht, also der Name sagt mir nichts irgendwie. Nee, mir überhaupt nicht. Ein anderes Lied, was wir gleich in unserem kleinen Blog spielen, das kennen sie mit Sicherheit, aber das ist so ein klassisches Lied, Go Tell It on the Mountain. Das hört man so in der Kirche, aber das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Radio. Und zu dem dritten Lied, das wir da noch in unserer Reihe haben, da kannst du was zu sagen. Ja, das ist was wir sonst ja auch nicht spielen. Schandmaul euch zum Geleit. Ich habe die schon ein, zwei Mal live gesehen und ich muss sagen, es ist immer wahnsinnig rührend. Die Musik ist total schön und persönlich und Sänger Thomas bringt es auch richtig gut rüber und kann einen auch durchaus mal zu Tränen rühren. Darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Jetzt fangen wir erstmal an mit den Dead Lovers. One More Time ist das Lied, was sich Sabine Lüttenberg aus Kupferdreh gewünscht hat. Sie grüßt damit ihre Familie, Freunde und die Kollegen der HKA. Und jetzt hören wir mal genau hin. Fast schon Rockabilly und ein bisschen ungewöhnlich One More Time von den Dead Lovers hier bei Radio Essen am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ungewöhnlich geht's auch direkt weiter. Definitiv, weil wir jetzt ein Lied spielen von Garth Brooks, Go Tell It on the Mountain. Und du hast die dazugehörige Karte dazu. Ja, in Wahrheit wollte Jutta aus Altenessen einfach nur irgendeinen Weihnachtssong von Garth Brooks. Und da haben wir uns eben entschieden für Go Tell It on the Mountain. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang irgendwie nicht so wirklich gedacht, dass das ein Weihnachtssong ist. Aber es ist tatsächlich ein Weihnachtslied und ein sehr, sehr altes schon. Das erste Mal, oder dass es geschrieben wurde, war 1885. 1989 und es hatte schon ein paar sehr, sehr bekannte Interpreten, Frank Sinatra und Bing Crosby zum Beispiel, das bekannteste Peter, Paul and Mary und jetzt eben von Garth Brooks, Go Tell It on the Mountain. Wir von Radio Essen wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds all were watching over the sheep at night, when a guiding star shone from heaven, and they followed that holy light. Everybody go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. They found humble Christ was born, and God sent out salvation on that blessed Christmas morn. Brought with him forgiveness, he lived to show us a way. He came to redeem all creation and to wash all our sins away. Garth Brooks mit Go Tell It on the Mountain hier bei Radio Essen in den sehr ungewöhnlichen Weihnachtssongs, die Sie sich gewünscht haben. Und da kommt jetzt noch mehr. Genau, das ist der letzte in unserer, ich sag mal, ungewöhnlichen Musikreihe. Zumindest in dieser Stunde, da kommt später noch mehr. Definitiv. Und wir spielen jetzt gleich Schandmaul, euch zum Geleit. Ist so eine Mittelalter-Folk-Rock-Band. Ist nicht so ganz meine Musik, aber deine, ne? Kommt drauf an, also manchmal finde ich die ein bisschen schnulzig, aber ich sag mal, in so einem schönen Moment, wo man sich darin weiden kann, auch mal so ein bisschen aus der Freude melancholisch zu sein, ist das genau das Richtige. Auf jeden Fall machen wir damit bestimmt Claudia Schievel aus Delwig glücklich. Sie grüßt die Familie Duda, Hössling, Schieweck und alle anderen, die dazugehören. Und jetzt spielen wir für Claudia Schandmaul, euch zum Geleit. es ist schön, euch alle hier zu sehen. Durch dieses Ereignis geeint. Ich weiß, ihr wolltet diesen Weg nicht gehen. Ich sehe, dass der eine oder andere weint. Vergießt keine Tränen, erinnert euch heiter an unsere gemeinsame Zeit. In euren Herzen lebe ich weiter. Hinterließ diese Zeilen euch zum Geleit. Mir geht's jetzt gut, ich bin dankbar für alles, für jeden gemeinsamen Schritt. Wollt ihr mich sehen? So lauscht dem Wind. Wollt ihr mich sehen? Schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören? Kommt an den Fluss. Ich liebte Wälder, die Berge und das Meer. Die Sonne, die durch die Nebelwand dringt, mit ihrem Schein die Seele wärmt. Alle Ängste und Zweifel bezwingt, hab mein Leben gelebt, geliebt und gelitten, bekommen, verloren, genommen, gegeben, hab gelacht und geweint, mich versöhnt und gestritten. Ich bin im Ziel und es war schön, dieses Leben. Mir geht's jetzt gut, ich bin dankbar für alles, für jeden gemeinsamen Schritt. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören, so lauscht den Wind. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören, kommt an den Fluss. Lasst mich bei euch sein, wenn ihr die Krüge erhebt und feiert ebenso. Bei helllichtem Tag wie bei Feuerschein, gedenkt meiner und dann seid bitte froh. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören? Schließt mich in euren Herzen ein. Besucht mich hier an meinem Stein. Radio Essen ist hier mit dem Lichtblicke-Wunschhit-Marathon. Und das war der Block mit den etwas ungewöhnlicheren Liedern. Schandmaul mit euch zum Geleit. Und Gott sei Dank gibt's jetzt gleich ein bisschen Werbung. Eine Hunger. Ja, wir können dann ein bisschen Kraft tanken. Und dann geht's mit voller Energie weiter mit ihren Wunschhits, die sie auf unseren 6 Weihnachtsmärkten uns aufgeschrieben haben und dafür für Lichtblicke gespendet haben. Ja, geht weiter in genau 21 Sekunden. Muss man ganz schnell einen Kriegsspar kriegen. Hochzeitspaare, aufgepasst. Trauringe mit Messerabatt kaufen, das macht jetzt noch mehr Spaß. Und bei 123 Gold finden Sie die größte Auswahl. www.123gold.de. Im neuen Flagship Store in Düsseldorf sowie in Dortmund und Oberhausen. Und ab sofort mit tollem Messerabatt. www.123gold.de. Die Lichtblicke Wunschhits. Nur bei uns. Und hier geht's direkt weiter. Schade, schade. Eigentlich das Schönste an Weihnachten, nur eins der schönsten Sachen, sind die Weihnachtsmärkte. Die sind jetzt leider schon vorbei. Sabrina, wo warst du dieses Jahr? Also ich war mehrmals auf dem Weihnachtsmarkt hier in der Innenstadt und dann sind wir auch einmal nach Münster gefahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Essener Weihnachtsmarkt schöner. Mein Problem beim Essener Weihnachtsmarkt ist, also ich gehe hier wirklich gerne hin und der ist auch groß und schön, aber ich habe eine Schwäche auf dem Weihnachtsmarkt. Und zwar steht hier jedes Jahr ein Stand mit Bunzlauer Geschirr. Das ist so ein polnisches Bauerngeschirr und ich stehe da total drauf. Ja, mein Problem ist eher der Mittelalter-Weihnachtsmarkt, weil erstens haben die das beste Essen da. Also diese Fladenbrote gefüllt, die sind super und dann gibt's diesen unglaublich tollen Crepe-Stand. Dieses Mal Winterkirsche, also an dem konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Und natürlich das warme Kirschbier ist auch sehr zu empfehlen. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, als die Frau an dem Keramikstand sagte, ja, dann bis nächstes Jahr. Also die kennen mich schon. Ja, die wissen, ich bin ein bisschen süchtig und vielleicht fällt ja bis nächstes Jahr auch wieder eine Schüssel runter. Dann brauche ich auch eine neue. Auf jeden Fall, so ist das auf jeden Fall auch gedacht. Ich bin aber auch dieses Jahr an einem Stand vorbeigelaufen, wo ich schon seit, ich glaube, 4 Jahren vorbeilaufen mit so einem Kerzenständer für einen Balkon, also so mit Laternen. Okay. Und da laufe ich schon 3 Jahre oder 4 Jahre vorbei und konnte mich nie so wirklich entscheiden, ob ich das jetzt kaufen soll oder nicht. Und jetzt habe ich mal zugeschlagen. Ich schwöre dir, in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet und es zu spät ist, ärgert man sich kaputt, wenn total, der Stand dann nicht mehr da ist. Oder wenn das Ding dann einfach nicht mehr da ist, weil es ausverkauft ist. Das ist so furchtbar. Also ich bin froh, dass das hier ganz traditionell ist in Essen auf dem Hauptweihnachtsmarkt in der Innenstadt und dass fast immer die gleichen Leute, also man sich darauf verlassen kann, dass man auch kriegt, was man braucht. Und darauf verlassen können Sie sich auch hier bei den Lichtblicke Wunschhits 24 Stunden lang das, was Sie sich gewünscht haben. Und jetzt kommen wir zu einem echten Klassiker, den Sie sich gewünscht haben. Tears in Heaven von Eric Clapton. Und der kommt aber nicht vom Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, dieser Wunsch. Jetzt habe ich ein Stück Keks im Hals, sondern aus Harzhof. Gewünscht hat sich das Karin Prochnow-Köhnen aus Rüttenscheid und sie grüßt damit Jörg, Mel und Frieda. Und jetzt wollen wir das natürlich auch hören, Tears in Heaven von Eric Clapton. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank sagen wir auch für Ihre Wünsche. Und weil wir so viel gequatscht haben, schon machen wir einfach mit dem nächsten weiter. Absolut. Der kommt von einer lieben Ex-Kollegin, die uns auch ganz herzlich grüßt, Maja Gref aus Bredeney. Und sie wünscht sich Strong von London Grammar. Und los geht's. While I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle, I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. London Grammar mit Strong hier bei Radio Essen bei den Lichtblicke Wunschhits. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für Sie. Zum Ende der Stunde hin nämlich drei totale Mega-Hits, die sich auch richtig viele Leute gewünscht haben, Sabrina. Absolut. Also ich habe jetzt hier schon, wir haben 6 Karten für Last Christmas und ich fange einfach mal mit der ersten an. Olaf Jasse aus Frohnhausen wünscht sich das für seine ganzen Freunde. Daniel Lachmann wünscht sich das. Ich grüße die Gruppe Stefan im Franz-Sales-Haus. Konrad Glinz aus Harzopf grüßt seine Familie und Frank und Claudia. Jana Pfau aus Holsterhausen schreibt, frohe Weihnachten meiner Familie wünscht Jana, ich hab euch lieb. Und Andrea ist extra aus Gladbeck gekommen und wünscht allen schöne Weihnachtstage. Und wir machen einfach mit dem nächsten Superhit weiter. Andreas Burani mit Auf uns. Das wünschen sich die Kinder der Sternschule in Rüttenscheid und grüßen damit alle Kinder und Lehrerinnen. Bettina Weber aus Freisenbruch, die wünscht sich das auch und schreibt an alle ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Hermann Lenz aus Altenessen war in Altenessen und wünscht sich auch Andreas Burani. Und Bettina Schlegel aus Altenessen. Essen schreibt auch liebe Grüße an die Kinder der Emscher Schule auf ein neues, schönes und erfolgreiches Jahr. Und Maximilian Bender aus Holsterhausen, der sagt auch auf uns, Andreas Burani ist mein Wunsch. Und natürlich haben wir noch einen großen, drei haben wir versprochen und der dritte ist Frank Sinatra mit New York, New York. Und das wünscht sich unter anderem Uwe aus Frohnhausen und grüßt damit seine Frau Bärbel und alle Schalker aus Essen. Alle ihre lieben Kleinen grüßt auch Ingrid Breetz aus Harzopf mit genau diesem Lied. Und einen Liedwunsch für Frank Sinatra habe ich auch noch von jemandem, der genauso heißt, Frank nämlich, von der Margaretenhöhe. Und der grüßt Michaela, Carina, Annika und Pascal. Und los geht's jetzt mit Last Christmas und Wham, dem absoluten Weihnachts-Superhit.

little town blues. Up to you. Radio Essen ist hier mit den Lichtblicke Wunschhits und Sabrinas und meine Stunde neigt sich dem Ende zu. Aber wir haben natürlich noch viel mehr für Sie. Die Wunschhits laufen heute noch bis 21 Uhr und morgen geht's auch direkt um 9 Uhr wieder los. Sabrina, schaltest du direkt auch mit ein, wa? Ich stehe ja sogar dann im Studio. Also von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt mal ein bisschen Pause haben. Und bei uns im Studio stehen schon Elisa Tiede und Christian Pflug. Ihr übernehmt gleich. Was habt ihr denn so für uns? Hallo. Ja, nach Frank Sinatra kann ja kaum noch was kommen. Das ist natürlich toll. Also wir haben Paul Kalkbrenner, Wolfsheim oder Ray Garvey und mal wieder Elvis Presley. Der ist sehr häufig gewünscht worden. Zum Beispiel, verraten wir mehr? Nö, erstmal. Ein paar schöne Weihnachtslieder. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf und wir machen jetzt gleich Schluss. Wünschen euch noch einen frohen ersten Weihnachtstag Ihnen natürlich auch. Und noch einen schönen Feierabend sagen Anne Schweizer und Sabrina Heinen. Tschüss! Mit ihrem Nummer 1 Album Muttersprache begeistert sie Millionen. Sarah Connor Live 2016. 8. März Köln, 12. März Oberhausen und 22. April Halle Westfalen. Tickets ab sofort überall erhältlich. Wir wünschen frohe Weihnachten und entspannte Feiertage. Von uns bekommen Sie den besten Mix aus Kulthits und den besten von heute. Und gleich unsere Nachrichten. Wissen, was wichtig ist. Weihnachten. Wir sind Weihnachten. Radio Essen. For romance. Hier ist Radio Essen. Frohe Weihnachten. Ich bin Marion Kürlis mit diesen Themen jetzt. Die Weihnachtsbotschaft des Papstes. Neue Panne in AKW in Belgien und das Wetter gegen Abend lassen die Schauer nach. Es ist 17 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Essen Nachrichten. Die Weihnachtsbotschaften der Kirchen sind in diesem Jahr bestimmt von den Konflikten im Nahen Osten. In Rom wirbt der Papst für den Dialog der verfeindeten Parteien. Franziskus hat unter anderem zum Frieden im Heiligen Land aufgerufen. Gerade dort, wo Jesus als menschgewordener Sohn Gottes zur Welt gekommen sei, gingen Spannungen und Gewalt weiter, beklagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Gelieron berichtet aus Israel. Dieses Jahr bleibt den Weihnachtsfeiern im Heiligen Land wohl kaum ein Konflikt erspart. Außer der neuen Welle der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, die die Region seit Monaten erschüttert und Hunderttausende Pilger davon abhielt, Bethlehem zu besuchen, wächst innerhalb der Palästinensergebiete ebenfalls die Angst vor radikalen Salafisten. Sicherheitsdienste nahmen in vergangenen Tagen mindestens 16 Islamisten unter dem Verdacht fest, Attentate auf christliche Besucher zu planen. Gleichzeitig sichern tausende palästinensische Polizisten die Umgebung der Geburtskirche ab. Trotz all dieser Bedenken verliefen die Feiern bislang jedoch ruhig und friedlich. In Belgien hat es heute die nächste Panne in einem AKW gegeben. Reaktor Doel 3 bei Antwerpen wurde abgeschaltet. Er war erst seit 4 Tagen wieder am Netz. 1,5 Jahre ruhte er, weil es Sicherheitsbedenken gab. Der Grund der aktuellen Panne? Ein Leck in einer Heißwasserleitung im nicht-nuklearen Teil des Atomkraftwerks. Der Anlagenbetreiber sagt, dass die Panne nicht gefährlich ist. In letzter Zeit hatte es in den belgischen Anlagen Doel und Tihange immer wieder Probleme gegeben. Beide AKW liegen nah an der Grenze zu NRW. Die Bundesregierung will jetzt mit der belgischen Regierung über die Sicherheit der Anlagen sprechen. So wie es aussieht, haben das Regime in Syrien und die Terrormiliz IS zum ersten Mal ein Abkommen geschlossen. Der IS und andere Extremisten sollen aus dem Süden von Damaskus abziehen. Die Vereinten Nationen haben vermittelt. Nach UN-Angaben sieht das Abkommen vor, dass Kämpfer und ihre Familien Viertel am Rand der Hauptstadt verlassen. Die Extremisten werden demnach mit Bussen in Gebiete gebracht, die von ihnen kontrolliert werden. Vorher müssen sie aber ihre Waffen und Militärfahrzeuge zerstören. In Hessen sind 2 junge Männer mit 20.000 illegalen Silvesterböllern erwischt worden. Die beiden 25-Jährigen wurden bei einer Kontrolle an Heiligabend von der Polizei herausgefischt. Jan-Henner Reitze berichtet. Das Auto war voll mit Böllern, die in Deutschland verboten sind. Möglicherweise waren die beiden Männer aus Hessen auf dem Weg zurück aus Polen vom illegalen Böllershoppen. Auf der A4 in Thüringen hat die Polizei sie gestoppt. Gegen beide wird jetzt ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Sogenannte Polenböller sind in Deutschland nicht erlaubt, weil sie eine zu hohe Sprengkraft haben und man sich beim Hantieren damit schlimme Verletzungen zuziehen kann. Ursprünglich stammen die gefährlichen Knaller meist aus China. Sie werden aber vor allem über Osteuropa nach Deutschland geschmuggelt. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Radio Essen mit dem Wetter. Heute Herbst, morgen Frühling, so fühlt es sich an, das Weihnachtswetter 2015. Regen überzieht die Stadt von Frillendorf bis Schur. Das ist herbstlich heute, aber jetzt am Abend wird es langsam wärmer. Von jetzt unter 10 Grad bis morgen früh 12 und morgen Nachmittag sogar frühlingshafte 15 Grad. Dazu dann Sonne und weniger Wolken morgen. Es bleibt am zweiten Feiertag trocken und den Rest des Jahres eher mild und frostfrei. Das ist eine gute Nachricht und Elisa Tiede hat auch eine gute Nachricht beim Radio Essen Verkehrsservice. Genau, es gibt keine Meldung. Keine Meldung, gute Fahrt. Die Lichtblicke Wunschhits. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag hier bei Radio Essen. Auch dieses Jahr wieder eine interessante Mischung. Von Elvis Presley bis Glasperlenspiel. Von Udo Jürgens bis Gigi D'Agostino. Die Lichtblicke Wunschhits. An Weihnachten bei Radio Essen. Weiter geht's. Bis um 21 Uhr haben wir Ihre Lichtblicke Wunschhits. Wir spielen Musik aus. Heute bis 21 Uhr und morgen 9 bis 21 Uhr. Und das sind alles Titel, die Sie gewünscht haben. Mein Name ist Christian Pflug. Ich wünsche noch frohe Weihnachten, falls Sie jetzt dazu schalten. Sonst haben wir uns vielleicht schon gehört heute. Und neu dabei ist Elisa Tiede, die mir assistiert. Hallo Elisa. Hallo. Frohe Weihnachten. Genau. Bei den vielen Musikwünschen gibt's manche Musikinfo, aber auch manchen Gruß, den man vorlesen oder vortragen möchte. Ich beginne mal mit Paul Kalkbrenner. Sky and Sand, erst 2-mal vertreten und dies hier ist wahrscheinlich doch sein bekanntester Song. Katharina Eick wünscht sich den, sie kommt aus Rüttenscheid, dort hat sie auch gespendet, vielen Dank für die Lichtblicke-Spende. Und die Katharina sagt, das Ganze ist für meinen Schatz Katharina. Katharina für Katharina, das ist interessant. Ja gut, man kann sich auch mal selbst grüßen oder es gibt 2 Katharinas, ist ja möglich. Hier ist Paul Kalkbrenner und der ist natürlich ausgespielt. Heute und morgen quatschen wir nicht rein. Los geht's hier bei Radio Essen. Rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Bis zum letzten Ton spielen wir das hier heute aus. Paul Kalkbrenner und Sky and Sand. Und wir haben schon, deswegen habe ich jetzt auch Assistenz hier im Studio, die Elisa Tiede. Sie hat nämlich die großen Ordner, wo die ganzen Karten drin sind. Und wir haben schon die ersten Beschwerde. Wir sind gerade 3 Minuten hier auf Sendung. Elisa, Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Und bei Facebook schreibt Tanja Löhrmann, das war jetzt aber Mist von euch. Sagt, dass ich Paul Kalkbrenner zweimal gewünscht wurde und liest meinen Gruß zu dem Lied nicht vor. Ich habe nur die eine Karte zu diesem Lied und es gibt ein anderes Lied von Paul Kalkbrenner, das wir morgen spielen. Wir können mal nachgucken, guck mal nach, Elisa, 202, wir haben ja die nummeriert, die Kärtchen. Hier bei Radio Essen hat ja alles seine Ordnung, nur die 100%ige Ordnung. Ich nehme es auf meine Kappe, das war dann zum Teil auch nachts. Da haben wir sie, ja, genau. Das andere ist Claude Ryder, Tanja Löhrmann tatsächlich, aber Tanja, Sie haben sich einen anderen Titel gewünscht und den spielen wir morgen, der ist im Plan, deswegen ist der jetzt natürlich noch nicht genannt. Sie möchte schöne Weihnachtsgrüße senden an das tolle Radio Essen Team, ihr seid super, ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, und liebe Grüße an alle Ibiza-Verrückten und an Kiki und Schöni. So, schnell wieder rein an die Stelle 202, weil das kommt, wenn ich es mal so richtig weiß, morgen dran. Oder ich gucke direkt in den Plan. Wir haben die Wunschhits unter radioessen.de und auch auf der App. Und ich schaue mal, ob ich das finde. Paul Kalkbrenner. So, Claude Ryder. Morgen 12.15 Uhr etwa wird er laufen nach Sarah Connor. Und dann moderiert Sabrina Hein wieder mit Romina Ei und ich bin auch dabei. Dann Tanja Löhrmann, dann werden wir das Ding auch spielen. Also, hat alles seine Ordnung hier. Die Beschwerde ist abgewiesen und wir haben den Gruß auch schon mal vorgelesen und Paul Kalkbrenner macht natürlich gute Musik. Ich finde diesen Namen so schwer. Kalkbrenner. Kalkbrenner. Kalkbrenner. Es gibt auch Fritz Kalkbrenner. Mhm, ne? Das sind Brüder, genau. Das sind Brüder. Die Elisa haben wir auch hier, weil sie immer die Musik für die Ruhrcharts zusammenstellt und ja, sich sehr gut auskennt. Was kennst du alles? Du kennst eigentlich die internationale Musikszene so, ne? Ja, das ist richtig gut sogar, würde ich sagen. Aber wir haben hier tatsächlich heute auch Lieder bei, die ich nicht kenne. Ach, da bin ich ja mal gespannt. Das nächste hast du erst nicht gekannt und dann wiedererkannt, jetzt Wolfsheim. Genau, ne? Genau. Das ist schon so lange her. Was ist es? Wolfsheim, kein Zurück. Und für wen ist das? Die Karte müsstest du haben. Ach so, ach ja, ja richtig. ja, weil ich das wieder schwer lesen kann. Mecklenburg ist der Nachname und der Vorname. Ich würde mal sagen Chilla, aber ich habe vorhin von einer Frau Mecklenburg schon Ärger bekommen. Chilla könnte auch Cordula heißen, ein bisschen gequetscht. Zumindest in Essen, in Rüttenscheid. Und sie grüßt alle ihre Freunde und die Familie mit kein Zurück. Sehr schöner Song. Und wir spielen gleich den nächsten hinterher. Der nächste ist dann von Ray Garvey, Oh My Love. Den wünscht sich Sandra Schneider von der Margaretenhöhe. Und der Wunsch ist für Klaus Siebert zu seinem letzten Arbeitstag von seinen Kollegen und vom Team Essen Mitte. Und dann spielen wir noch Elvis Presley und Lonely This Christmas. Auch da hat die Musikredaktion hart gearbeitet, gesagt, das gibt's ja auch von Matt, das Lonely This Christmas. Wünschen sich zum Beispiel Schröder Beckhaus GmbH, die haben uns geschrieben und gespendet. Ja, spielen wir hiermit, können wir machen. Aber auf den Weihnachtsmärkten hat sich das noch jemand anders gewünscht. Genau, in Kettwig hat sich das Ursula Schuch gewünscht. Sie grüßt damit alle, die sie kennt. Und wir spielen bei Radio Essen die Titel aus. Jetzt hören wir auf zu quatschen. Jetzt hatten wir schon echt hier eine Wortstrecke. Mann, Mann, Mann. Also Wolfsheim, Ray Garvey und Elvis Presley, ihre Wünsche spielen wir aus. Es geht kein Weg zurück. Weißt du noch, wie es war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Ein Wort zu viel im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt. Und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, man könnte sich doch nur ein einziges Mal. Es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. I'm lost and found as I lay my head. I'm a thousand miles from the home we made. I heard your words as the call came through from that house of cards that I share with you. And I believe we both decide to take a stand or run and hide. And if you disagree, then I'm the fool. And I've always had too much to say, and lucidly I found my way. But it served me well, 'cause I found you. Don't let go of the heart I know. I see you smiling in open doors. You wait for me in my return. With my feet here on this foreign soil, you know I'd walk those thousand miles to you and I. We could be together now. The house that's not a home. Try to imagine Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold this Christmas. I remember the day you went away. How I would listen to the things you had to say. I'll just break down as I look around, and the only thing I see are emptiness and loneliness and a lovely Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold this Christmas. This Christmas. Remember last year when you and I were here, we never thought there would be an end. And I remember looking at you then, and I remember thinking in that Christmas would be made for us. Yes, darling, this is the time of year that you are really, really need love. And what it means so very, very much to me. It'll be lonely this Christmas without you. Elvis Presley und Lonely This Christmas bei Radio Essen. Und Elvis haben wir wirklich sehr häufig. Das war die letzten Jahre nicht so, wenn man ehrlich ist. Und diesmal ist er wieder häufiger mit Weihnachtsliedern und anderen Liedern reingekommen. Das freut uns natürlich sehr. Genauso die sind wie wir. Ja, auch schön, ne? Ja, eben. Und aber ich habe mich gewundert, dass sie die letzten Jahre nicht so drin waren. Aber so ist das manchmal. Das kommt wieder. Wie Frank Sinatra, ja, der in diesem Jahr natürlich mal wieder hochgekommen ist durch seinen 100 ist er, glaube ich, wäre er geworden. Und es gibt ja bald auch ein Musical von ihm, ne? Frank Sinatra? Mhm. Ist wahr. So, das heißt bestimmt My Way. Hey, die würde ich jetzt einfach tippen, keine Ahnung. Naja, wenn wir dem Titel geben würden, wäre das wahrscheinlich so. Oder der große Showman. Die Elisa ist jetzt schon beauftragt, diverse Dinge zu recherchieren, zum Beispiel rund um Tarkan. Was heißt Senkoktan Gitmisin und so schwierige Aufgaben? Du hast also ordentlich zu tun, wie du es ja sonst auch heißt, hast, wenn du für die Ruhrcharts recherchierst. Mhm. Aber jetzt haben wir eine Sache, da muss man nicht, also sprachlich muss man da nicht lange recherchieren, weil das kann jeder verstehen. Weihnachten. Wir bleiben deutschsprachig und Weihnachten singt man auch an deutschen Tannenbäumen gern mal O du Fröhliche auf Deutsch oder Stille Nacht, Heilige Nacht. Das hier ist aber ein Song von Roy Black. Ja, und auch sowas spielen wir an Weihnachten, wenn es ein Musikwunsch ist. Und damit Sie sich entsprechend vorbereiten können, noch ein paar Kerzen vor sich auf dem Tisch anzünden können, lassen wir Ihnen noch einen kleinen Moment Zeit. Marketing im Pott. Das Portal für Marketingmacher mit Lesestoff für alle, die an der Spitze stehen. Strategien, Statistiken, starke Ideen, damit Ihre Werbung sitzt, die Kundengewinnung läuft und der Umsatz passt. Marketingimport.de. Hochzeitspaare aufgepasst. Trauringe mit Messerabatt kaufen, das macht jetzt noch mehr Spaß. Und bei 123 Gold finden Sie die größte Auswahl. www.123gold.de. Im neuen Flagship Store in Düsseldorf sowie in Dortmund und Oberhausen. Und ab sofort mit tollem Messerabatt. www.123gold.de. Marketingimport.de. Behalten Sie Ihre Werbekosten im Blick mit unserem Marketingplanungstool. Jetzt kostenlos downloaden. Die Lichtblicke Wunschhits. Nur bei uns. Radio Essen. Jawohl, und damit sind wir bei Roy Black hier bei Radio Essen. Du hast von Roy Black wahrscheinlich nicht so viel mitgekriegt in deinem jungen Leben. Nee, ich weiß nur, meine Eltern haben zu Ganz in Weiß geheiratet. Oh, und die Ehe hält? Nee. Okay, dann wollen wir da nicht weiter fragen. Aber bei Roy Black, das hat ja mit ihm auch gar nicht gehalten. Er hat ja leider ein tragisches Ende gefunden. Und Johann aus Frohnhausen, der möchte Roy Black hören und grüßt Adi, Aurelia, Genie, wenn ich richtig lese, Laura, Messeni, das ist schwer zu lesen, die Schrift, Adina und Madelina. Man verzeihe mir, wenn ich das nicht ganz richtig lesen kann. Haben wir noch mehr zu Roy Black? Ja, ich habe auch noch zwei Grüße. Und zwar von der Tabea aus Holsterhausen. Die wünscht frohe Weihnachten an Mama und Papa mit dem Song. Und Frank Körner? Köhner heißt er. Ich sehe ihn nämlich hier bei Facebook. Der hat gerade gepostet. Oh, jetzt kommt mein Wunsch mit Roy Black. Ich bin gleich dran, ja. Frank Köhner aus Frintrop grüßt Saskia Kattenhorn, Noah, Phil, Mila Kattenhorn, Nina Köhner und Jens Kerkling. Okay, und der Frank Köhner schreibt hier bei Facebook auch noch Dankeschön für so viel Herzlichkeit und gute Laune. Frohes Fest euch allen, die heute Dienst tun müssen oder dürfen, die uns Sicherheit geben und unsere Kranken pflegen, die immer in der Not für uns da sind, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Euch allen Dankeschön. Frank, das hast du schön geschrieben. Da schließen wir uns an und spielen Roy Black. Ich geh meinen Weg auf der großen Welt, lebe das Leben, wie's mir gefällt. Der Himmel ist weit, die Sonne, die scheint, und ich freu mich, wenn das Glück es gut mit mir meint. Doch fällt über Nacht dann leise der Schnee, funkeln die Sterne und glitzert der See, dann weiß ich, dass die Träume auf die Reise gehen und vor der Erinnerung bleiben sie stehen. Weihnachten, Weihnachten bin ich zu Haus, wenn auch nur im Traum. Weihnachten steh ich bei Mutter zu Haus unter dem Tannenbaum. Ich hör die Glocken der Heimat, seh zwei Menschen, die mir ihre Liebe geschenkt. Sie sind leider nicht hier, doch die Tränen von mir sagen heute Gott Dank dafür. Weihnachten, Weihnachten bin ich zu Haus, wenn auch nur in Glocken der Heimat, seh zwei Menschen, die mir ihre Liebe geschenkt. Sie sind leider nicht hier, doch die Tränen von mir sagen heute ab Dank Nein, doch, das ist die richtige Frequenz. Das ist immer noch Radio Essen auf 102,2 und 105,0 Megahertz oder im Kabel 92,15 oder im Livestream sind wir auch zu hören und zwar in der ganzen Welt. Da bekommen wir auch immer mal Rückmeldungen. Das war Roy Black. Weihnachten bin ich zu Hause. Wie schön. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen und quatschen nicht so viel. Wir haben ja viele Dinge schon geklärt in der ersten halben Stunde. Aber wir wollen ja Musik spielen. Ihre Musik, weil Sie gespendet haben auf einem der 6 Weihnachtsmärkte. Als erstes haben wir Safri Duo und Played Alive oder auch Bongo Song. Dagmar Adams aus Frohnhausen möchte den Titel hören. Sie hat in Frohnhausen gespendet und sie grüßt alle, die an die Sonne denken. Und ich sag, Dagmar, morgen soll Sonne geben am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da wird das Wetter besser. Und dann spielen wir noch einen hinterher. Der nächste Song ist Can't Feel My Face von The Weeknd und den hat sich Lina Lehnert gewünscht und sie schreibt, liebe Grüße an meine Familie, Freunde und meinen Freund. This I know. She told me don't worry. she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know. The Weeknd, ohne E da hinten noch drin, Weeknd und Can't Feel My Face. Und wir haben ja hier bei Radio Essen ein riesig langes Wochenende, ein Weihnachtswochenende quasi, heute der erste Weihnachtsfeiertag und wir spielen Musik aus. Wir unterhalten uns ja gerade, die Elisa und ich, über die Hits des Jahres. Was war wohl der größte Hit? Hast du da schon einen Überblick? Der größte Hit war von Felix Jähn auf jeden Fall mit Ain't Nobody. Ja, Felix Jähn ist ja überall mit drin, genauso wie David Guetta und diese Leute. Genau. Robin Schulz ist auch ganz gut dabei. Genau, der Robin. Und die sind ja auch in den Jahrescharts der Ruhrcharts dabei. Ja. Die spielen wir Anfang Januar erst, weil jetzt haben wir ja Feiertag. Genau. Das heißt, ich glaube, 2. Januar Samstag. Am 2. Januar, ja. Und du verrätst noch nicht, was da so unter Nein. Ah, die Musikredaktion. Muss man einschalten. 18 Uhr, ja, am 2. Januar, genau. Die Musikredaktion hält dicht, aber ein Jahresrückblick, nicht nur auf Musiktitel, lohnt sich jetzt schon. 2015 ist so gut wie vorbei. Sie wissen, was da noch fehlt. Der Radio Essen Jahresrückblick. Genau, von Januar bis Dezember, die Gänsehautmomente. Er hat sich bei Hingelich, läuft an, schießt. Natürlich die wichtigsten Sätze der wichtigsten Essener. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Und wir erinnern uns auch an die traurigen Augenblicke des Jahres. Wir schenken euch nicht unsere Angst. Euer Hass ist unser Ansporn. Der Radio Essen Jahresrückblick, Monat für Monat, ab Montag, nur hier bei uns. Radio Essen. Schnell weiter bei Ihren Spenden- und Lichtblicke-Wunschhits heute Abend. Im Plan stehen jetzt Mahalia Jackson und Max Mutzke. Silent Night, Mahalia Jackson, das ist ein Wunsch, da hast du eine Karte. Ein absoluter Weihnachtsklassiker, darf natürlich nicht fehlen. Und kommt von Claudia und Daniela. Und die grüßen Mike und Yoshi. Und dann Welt hinter Glas, Max Mutzke, einer der quasi neueren deutschen Liedermacher. Bianca Eckner aus Altenessen möchte die Praxis Werner Roskoten grüßen. Zahnarztpraxis steht noch dabei. Ja, machen wir gerne. Heute mal ohne Bohren. Max Mutzke und davor Mahalia Jackson ausgespielt. Silent night, holy night. round your Norwegian mother and child. Holy infant, so tender and sleep in a heaven, sleep, sleep in heavenly sleep. Silent night, holy night, shepherd queen. And glory from heaven above, heavenly host singing hallelujah. The Savior is Kopf auf meinem Schoß, Welt hinter Glas. bleibe wach. Ich geb auf dich ab. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Wir mittendrin und ich bring uns hin. Wir treten Sand von unseren Füßen und fahren weiter, bis wir endlich Lavende sehen und riechen. Als Proviant haben wir Croissants, Musik und all die Bilder von gestern dabei. Komm, dreh nochmal die Kassette und wir tun so, als hätten wir sie noch nie gehört. Yeah. Ich fühl mich frei und doch zu Hause mit dir. Du bist auch so unbeschreiblich. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und ich bleibe wach. Ich geb auf dich auf. Die Welt hinter Glas, Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und wir mittendrin. Ich bring uns hin. Ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Und ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, jetzt still und perfekt. Und ich bleibe wach. Ich geb auf dich auf. Frischer Wind für Max Mutzke und seine Karriere. Dieser Song hat ihn noch mal ein bisschen bekannter wieder gemacht. Welt hinter Glas, der ist ja von Raab damals entdeckt worden. Die Lichtblicke, Musikwünsche in dieser Stunde haben wir noch einen von Tarkan. Se Koktan Gitmisin, so lese ich das. Volker Lickmann wünscht sich das für Jeta, das scheint auch ein Name zu sein. Und Peter, frohe Weihnachten wünscht er den beiden. Was heißt Se Koktan Gitmisin? Elisa, hast du es rausbekommen? Ja, ich habe gegoogelt und da steht, du bist schon längst gegangen, heißt das. Ach so. Ja, das ist ja dann nicht so schön. Es ist auch ein eher trauriges, ruhiges Lied, von daher passt das irgendwie auch ein Stück weit dazu. Wir sind dann nach den 18 Uhr Nachrichten wieder da mit weiteren schönen Songs. Laut Plan bei radioessen.de können Sie es nachlesen. Und hier ist erstmal Tarkan. Yeah, dude. بيرم ده الماسي سن شوقتان جيت مش سين McDonald's Monopoly mit dem unverschämten Glück. Einfach Sticker abziehen und mit dem legendären Big Tasty Bacon und den knusprigen Shrimps gewinnen. Ich liebe es. McDonald's. Ein Riesenspaß in den Sondermodellen Joy von Skoda. Die Sitzheizung heizt ordentlich ein. Klimatronic sorgt für coole Stimmung und das Musiksystem macht richtig Party. Viele Extras, viel Spaß. Die Sondermodelle Joy von Skoda. Mit tollen Features bis zu 3.333 Euro Preisvorteil und 3 plus 3 Clever-Paket. 3 Jahre Garantie und 3 Jahre Inspektion plus inklusive. Mehr Informationen bei Ihrem Skoda-Partner oder auf skoda-auto.de. Skoda. Simply clever. Wenn die mintgrünen Gummistiefel von Tante Selma für mich potthässlich sind, doch für jemand anderen? Kunst. Die Vollendung der Begegnung zwischen Mensch und Pfütze. Die moderne Interpretation des Trockenen im Nassen. Jetzt ungeliebte Weihnachtsgeschenke bei eBay verkaufen und anderen eine Freude machen. Kostenlos einstellen bis 10. Januar. eBay. Die größte ABBA-Tribute-Show der Welt. Erleben Sie das Pop-Phänomen live. ABBA The Show im März 2016 in Düsseldorf, Halle Westfalen und der Lanxess Arena in Köln. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Radio Essen. Wir sind Weihnachten. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your. Love is pure.